DJ Hobby. Kitchen Tape. An OTP. Mr. Perkins, are you there? Unglück an und trösten uns an ihrem Pech. Ich lebte hinter Gitterstäben. Dann kam sie, ich begann zu leben. Ich träumte in der Dunkelheit. Auch von diesem Übel hat sie mich befreit. Oh, ich lieb sie. Ah, ah, ah, ah, ich lieb sie. Ah, ah, ah, ah, ich lieb sie. Ah, ah, ah, ah, ich lieb nur sie. Nur sie, nur dich. Ich lebte hinter Masken. Sie hat sie mir zerrissen. Das war sehr nett von ihr. Mein ganzes Herz schenkte ich nur ihr. Oh, ich lieb sie. Ah, ah, ah, ah, ich lieb sie. Ah, ah, ah, ah, ich lieb sie. Ich lieb nur sie, nur sie. Nur sie, nur dich. Dann sagte sie ein Wort und schon war sie fort. Ich stürzte und ich fiel und ich schrie. Ich begreif das nie. Ich begreif das nie. Ich lieb sie. Komm, gib mir deine Hand. Wir gehen zusammen ins Wunderland. Da gibt es nur Honigbäume und Marmelade. Komm, gib mir deine Hand. Ich lieb nur sie. Nur sie, nur sie. Doch ich lieb. Ich bin ganz genau die alte Frau. Du sendest Elektronen, die sind mir fremd. Thank you.

Mit seinem nackten Fuß auf einen Stachel, auf einen Stachel, und kann plötzlich springen wie ein Känguru. Menschen machen Fotos von dem Sommer, damit bloß niemand misstrauisch zweifelt, zu beweisen, dass er wirklich da war. Brüder machen Fotos von den Müttern und die Schwestern machen Fotos von Brüdern, um zu zeigen, man hat was für sich über. Auf Bildern fängst du weder die Liebe ein, noch die Zeit, als es einfacher frei zu sein. Bilder von früher, um ganz ehrlich zu sein, bitte zeig sie mir nicht mehr. Menschen machen Fotos gegenseitig, zu beweisen, dass sie wirklich existierten, auf Nummer sicher zugehen, dass sie da sind. Menschen machen Fotos gegenseitig, in dem Glauben, dass jene Momente für alle Zeiten lebendig blieben. Thank you. alles klar, die Karten schalten sich. Nur ein paar Daten, die Crew hat dann noch ein paar Fragen noch. Der Countdown läuft. Effektivität, wie stimmt das Handeln? Man verlässt sich blind auf den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist im Stress. Doch Major Tom macht einen Scherz. schlimm nicht und ich bin es nicht. Elefantenjäger suchen nach dem Wald. Elefantenjäger finden euch auch bald. Elefantenjäger werden euch entdecken. Elefantenjäger, ihr müsst euch verstecken. Ich bin ein schreckliches Wesen mit giftgrünen Augen und alles, was ich will, darf ich mir erlauben. Eurer letzten Energie werde ich euch berauben, denn ich weiß schon, wie es geht. Und für euch ist es zu spät. Doch ich weiß schon, wie es geht. Und für euch ist es zu spät. Und über mir so hoch und unter mir so tief. Euch schwebe, euch schwebe, euch schwebe, euch webe. Und es hängt alle schief. Mit gewaltigen Klängen werde ich euch vermengen, denn ich weiß schon, wie es geht. Und für aha, euch ist aha. Aha. Aha. Du liebst mich nicht. Ladies and gentlemen, please be advised that all mobile telephone units on board must be turned off, as it will interfere with the navigation and control systems of the aircraft. Thank you. Q. Q. Q. die neuen Erfahrungen. 1966 in Bayreuth vor einer Aufführung der Oper Tristan und Isolde steckte ich auf einem Parkplatz zum ersten Mal eine Münze in einen Parkautomaten. Das war eine neue Erfahrung für mich. Und weil man stolz ist auf neue Erfahrungen, bin ich stolz auf die neue Erfahrung. Ich fragte mich, wann habe ich zum ersten Mal eine Tür mit eigenen Händen geschlossen? Und wo habe ich zum ersten Mal in einem Stück Brot eine Ameise mitgegessen? Als auf die gleichgültigen anderen Wörter. So haben die Verhörspersonen einen halben Schuldbeweis. Und betreffen sind, wenn sie sich als Reizwörter oder Beschuldigten erweisen. Reizwörter sind Traumwörter, das heißt Schamwörter, Schmachwörter, Geisterbahnwörter. Das heißt, Schlaflose, für Zeitfahrer, für Ortsfremde, für draußen Vorbeigehende, für Politiker in Fabriksturm. Für Bäcker um 3 Uhr in der Nacht, für aufgebrochene Sträflinge, die sich noch nicht umziehen konnten. Thank you. DJ Hobby says goodbye. See you again for the next kitchen taping. Willkommen, Alter!